Oh, in the wind, it goes into the main. Oh. Das ist ein neues Instrument. Die Stammgäste wissen, dass ich bringe ganz neue Instrumente mit. Du kannst da nicht spielen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir nochmal alle. Danke. Oh, immer wieder da sind so mein Händler früh. Das Oberschlinge bis zum letzten Tüss. Denke noch, wer das arme Händler war. Und dabei wird der Teller gar. Das war's schon.